Wir haben zwei Sachen vor, jetzt in den nächsten 50 Minuten bis ungefähr um 6. A, ich möchte noch einige praktische Umsetzungsmöglichkeiten andeuten. Eben mit dem Hinweis, Kopieren verboten, sagte Oliver Schippers. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir in Deutschland, in der Schweiz, grundsätzlich in Europa so eine Art Kopiermentalität haben. Gib mir dein Rezept und ich werde es umsetzen. Ich kann mich noch entsinnen, wie das bei Yonggi Cho war, und bin ja dafür bekannt, dass ich gesagt habe, dass wir uns derzeit in einer Post-Yonggi Cho-Syndromzeit befinden, wo viele Leute versuchten, es mit den geistlichsten Konzepten und Modellen zu versuchen, die sie kannten, aber oftmals Schiffbruch erlitten haben, indem sie Modelle von außen importiert und kopiert haben, statt sozusagen lokal zu erfinden. Und ich glaube, wir sind in dieser Phase drin, dass wir das tun müssen. Vielleicht, und dann zweitens, dass wir noch Zeit haben, einige Fragen loszuwerden. Dass wir uns jetzt also noch Zeit nehmen, anschließen. Vielleicht hat jemand noch eine Frage mitgebracht, die durch die Gespräche jetzt nicht beantwortet werden konnte. Und dann wäre da nochmal Gelegenheit. Zwei Sachen möchte ich noch vorstellen. Es gibt das Freitagsfax, das ich selber schreibe. Und Oliver Schippers und viele andere tun das verschicken. Man kann das beziehen als E-Mail oder Post- und Faxversion. Das ist einfach die Idee, dass man einmal in der Woche sozusagen kurze Berichte, recherchierte Berichte hört über das, was Gott tut, als ganz bewusste Ermutigung. Und dann gibt es noch ein englischsprachiges Magazin, House to House. Das sind Engländer, die in Amerika arbeiten und dort Hauskirchennetzwerke bilden. Das sind so die Counterparts von Oliver Schippers und Sabine Schippers in Amerika. Und die haben eine Zeitschrift herausgebracht, die so eine erste Einführung ist. Und diese liegt unten bei der Garderobe auf. Und da könnt ihr euch so viel nehmen, wie ihr tragen könnt, weil ihr die auch verschenken dürft. Davon hat es genügend. Die Amerikaner haben wohl eine große Spende bekommen. Jetzt möchte ich vielleicht in Kurzfassung einfach einige Themen anschneiden, von denen ich denke, dass sie einfach praktische Weiterführungen sind, wo wir derzeit stehen. Und ich werde dazu einfach jeweils ein paar Minuten was sagen. In der letzten AfriCam-Konferenz in Uganda, in Kampala, im Januar 2003, da hat uns bewegt, wie der Prozess, den Gott mit vielen Menschen geht, so eine Art Drei-Stufen-Prozess ist. Drei Dinge. Das eine führt wie zum anderen. Und ich glaube, ich habe heute Morgen schon etwas darüber gesagt. Es gibt erstens dort diesen ganzen Prozess der Neuhingabe an Jesus, der Neubegegnung mit Jesus. Diesem neuen ihn suchen, zu seinen Füßen sitzen, darüber haben wir schon gehört. Und das führt normalerweise einfach auch zu zweitens zu einer Reformation, zu einer Neuformierung von vielen Dingen, über die ich jetzt nicht groß sprechen möchte. Ich habe nur noch erwähnt, dass es da auch um die Götzen in unserem eigenen Leben geht. Ich habe das nicht weiter ausgeführt, aber ich möchte nur mal erwähnen, dass einige der Dinge, mit denen wir dann zu kämpfen haben, Dinge sind, die sich wie Götzen vor Gott aufstellen. Und letztendlich ist Gott es, der uns drei Dinge geben kann. Natürlich viel mehr, aber auch diese drei. Identität, Sicherheit und Zukunft. Ich beobachte aber, dass es Menschen gibt, auch unter uns natürlich, in unseren Ländern, die ihre Identität und ihre Sicherheit und ihre Zukunft nicht wirklich an Gott festmachen, sondern an einem System oder an einem Guru oder an einer Lehre, an irgendetwas anderem als an Gott. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehr schnell, fallen wir in götzendienerische Strukturen und Denkweisen hinein. Und uns wundert das manchmal dann, dass das auch innerhalb des christlichen Kuchens geschehen kann. Also das Zweite ist dann die Reformation, was aus dieser Begegnung mit Jesus passiert. Ganz persönlich, ganz privat, in der Familie, in unserem Leben, mit unseren Kindern und Nachbarn. Natürlich in der Gemeinde, Reformation der Kirche. Ich bin eins mit Christian Schwarz, der gesagt hat, wir sind im Zeitalter der dritten Reformation. Die erste Reformation, eine Reformation der Theologie. Die zweite Reformation, etwa Herrnhuter Zeit, eine Reformation der Frömmigkeit, die Wiederentdeckung der persönlichen, intimen Beziehung mit Jesus. Und drittens, jetzt sind wir in einer Zeit der Reformation der Strukturen. Und das schmerzt natürlich am meisten. Ich weiß nicht, wer das Weltwirtschaftsforum in Davos kennt. Das ist eine Vision, zusammenzuarbeiten für eine bessere Welt, eine gemeinsame Ethik. Und derjenige, der das entwickelt hat, sagte kürzlich in einem Interview, wenn man so die 1000 größten Firmen der Welt nimmt und die wurden ja auch angesprochen, in dieses Weltwirtschaftsforum zu kommen, dann gibt es eine Drittelung. Ein Drittel dieser Firmen will gerne auf eine ethische Weise arbeiten und macht es auch. Eine zweite Gruppe will gerne nach ethischen Grundprinzipien arbeiten, macht es aber nicht. Eine dritte Gruppe sagt, wir machen nirgends mit, wir machen nur, was wir selber tun. Das heißt, dort, wo eine Vision oder Werte praktisch werden, kommt es immer zu Veränderungen. Und Veränderungen sind nicht immer nur angenehm. Das weiß jeder, der mal das Fenster aufmacht, um zu lüften. Eine ganz simple Sache, aber nicht jedem angenehm. Und das Dritte, also das Erste war die Neuhingabe an Jesus, das Zweite eine Reformation in ihren verschiedensten Formen. Und das Dritte nenne ich eine Bewegung zu einer neuen Landnahme, einer neuen Landeinnahme. Und ich möchte das kurz erklären, denn ich beobachte das weltweit. Der eigentliche Kampf, geistliche Kampf, findet ja nicht, das wissen wir, zwischen Gott und Satan statt. Satan ist kein adäquater Gegner für Gott. Der eigentliche Kampf findet statt zwischen Satan und den Menschen über der Herrschaft, über diese Erde. Und das ist sehr wichtig, denn entweder beherrscht etwas Satanisches die Erde oder die Regionen oder die Gemeinde. Und dort findet der eigentliche Kampf statt. Und was ich beobachte ist, dass es schon damals natürlich von Abrahams Zeiten an so etwas gab wie ein Eretz, hebräisch für verheißenes Land, Eretz Israel, dass Abraham ausgesucht worden ist von Gott hinzugehen, um ein besonderes Land, Erde einzunehmen, um dort im Wesentlichen ein Schaubild zu sein, ein Schaufenster für das, was Gott ist. Ganz Israel war so ein Schaufenster Gottes, geplant von Gott her. Schaut und seht, wie das ist, wenn Menschen mit Gott zusammenleben. Dass das nicht immer gut ging, ist ja das Thema des Alten Testamentes. Und ich spüre, dass zum Beispiel die Situation, die Israel erlebte, als sie in die babylonische Gefangenschaft kamen und dann wieder zurückkamen in ihr verheißenes Land, zur Zeit von Zerubabel, Nehemia und so weiter, dass dort etwa in Esra 9, Vers 10 und anderen Versen beschrieben steht, wie sie in ein Land hineinkamen, das bereits besetzt war. Ähnlich wie bei Josuas Landnahme, der das Land einnehmen sollte, indem er das Erbteil der verschiedenen Stämme ganz mit klaren geografischen Grenzen aufgeteilt hat. Und das war ja dann die Arbeit, dass man sich verbündete und sozusagen diese Ländereien, diese Regionen gemeinsam dann einnahm. Und man hat dort ja drei Bereiche ausgespart, aus denen hinterher die Probleme kamen. Gaza, Asdod und so weiter. Und dasselbe dann auch bei Nehemia. Und dort fanden sie das Land verunreinigt vor. Das heißt, dass die Sünde der Bewohner das Erdreich verunreinigt hat. Das finde ich deswegen interessant, weil ich überall beobachte, dass Menschen eine Art Schrei auf dem Herzen tragen, weil Gott ihnen eine Region anvertraut. Ich denke, auch heute haben wir so etwas gehört. Da wacht jemand plötzlich auf und sieht eine Landkarte von einer Region. Und das findet ziemlich häufig statt. Mir begegnen solche Menschen recht häufig. Und ich schaue dann immer, ob nicht so etwas von diesem Geist des John Knox noch irgendwo am Leben ist. Ein alter schottischer Reformator vor 500 Jahren in Schottland, der mal gebetet hat, Gott, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und ich denke, dass dieser Geist noch immer lebendig ist, dass Menschen von Gott her berührt werden, sich nicht zu verströmen auf der ganzen Welt, sondern ganz spezifisch sich zu verbünden mit Regionen, die Gott ihnen gibt, als ihr Eretz, als ihr verheißenes Land. Und das kann eine Region sein, es kann eine Stadt sein, das kann eine Volksgruppe sein, eine Ethnie, es könnte sogar eine Generation sein. Und ich beobachte, dass Gott so etwas vorhat, dass er uns wie auffordert, nochmal neu den Kampf anzugehen um eine neue Landnahme. Und ich beobachte, dass das an vielen Orten der Welt so läuft, dass Menschen wie von Gott berührt werden, für ihr Land nochmal zu beten und sich einzusetzen. So ging es übrigens auch mir. Vor etwa einem Jahr hat Gott zu uns gesprochen als Familie, wir sollten all das, was wir aufgebaut haben, auch einschließlich des Missionswerks Dawn, das wir aufgebaut hatten hier in Europa, wir sollten das alles wieder an Gott zurückgeben, weil etwas Neues kommt. Da fühlte ich mich wie ein klassischer Pastor, den Gott bittet, mach doch bitte deine Gemeinde zu, denn es kommt etwas Neues. Und die Eintrittskarte für das Neue ist der Tod des Alten. Dieses Weizenkornprinzip, das übrigens sehr häufig vorkommt. Was also der Weg nach vorne nicht immer nur eine Veränderung oder kosmetische Veränderungen sind, sondern oftmals bewusst das Hineinsterben in etwas Neues. Dass es oft nicht geht, dass das Bestehende evolutionär hin entwickelt wird, Schrittchen für Schrittchen in das Neue, weil das Neue so radikal ist, dass sonst die Spannung zu groß wird und man wie zerplatzt. Dass deswegen, ich hoffe, ihr versteht das richtig, der Tod im Weizenkornprinzip der beste Weg nach vorne ist. Wir sind in manchen Konferenzen gewesen, in verschiedenen Ländern, ich glaube die letzte war in Spanien, da konnten wir gar nicht anders, als nur ständig dieses Thema zu berühren. Weil die meisten Pastoren oder geistlichen Leiter, auch die jungen Leute, sagten, Gott führt uns irgendwie unten durch. Er führt uns in die Wüste, damit wir dort sterben. Ähnlich wie Paulus, der ja solche Erfahrungen gemacht hat. Wo er dann hinterher in Tarsus erstmal erleben musste, was es heißt, durch die Mühle zu gehen. Und wahrscheinlich dort in seiner eigenen Heimatstadt ganz kräftige Schläge, auch ganz physische, bekommen hat. Und hinterher konnte er dann sagen, ich bin tot. Christus lebt in mir. Ich verachte alles, ja, für Dreck, außer Christus, den Gekreuzigten. Und ich glaube, dass wir durch solche Phasen durchgehen, als Einzelperson, als Familie, als Gemeinden, als Bewegung. Auch wir. Und dass Gott dann sprach, als wir dann sagten, was sollen wir denn dann tun? Dass er sagte, ich werde auch euch eine Region geben, in die ich euch hineinsetzen möchte, wo ihr arbeiten sollt. Das war bei uns so, dass wir das erlebt haben, dass das die sogenannte Rheinregion ist. Dort lebe ich nun einmal, ganz unten dort, wo der Rhein sozusagen von Osten nach Westen fließt, von Bregenz bis Basel, diese ganze Rheinschiene. Und wir spürten, als wir der Geschichte nachgegangen sind, dass diese Region, so wie andere Regionen auch, so etwas ist, wie das, was ich ein apostolisches Territorium nenne. Eine in sich geschlossene geistliche Region, die gemeinsam geerntet werden möchte, die gemeinsam eingenommen werden sollte, die sozusagen von einem Stamm gemeinsam eingenommen werden soll. Relativ überschaubar, nicht allzu groß, nicht allzu klein. Und als wir dem nachgegangen sind und mit vielen Menschen darüber Kontakt hatten, da spürten wir, dass Gott auch immer wieder prophetisch darüber gesprochen hat, dass ein Land, ich meine jetzt eine Nation, wie zum Beispiel Deutschland, die Schweiz oder Österreich, für solche gemeinsamen Landnamen immer menschlich und ergreifend zu groß sind. Dort kann man wie sich nicht richtig begegnen. Dort sind wir zu weit voneinander entfernt. Dort wird es zu künstlich. Dort wird es zur Konferenz, zur Denomination, zu etwas, was nur noch übers Internet zusammengehalten werden kann. Und ich spüre, dass es wichtig ist, dass wir in der Region, wo wir leben, vielleicht etwa in einer Stunde Fahrzeitdistanz oder so etwas, dass wir lernen müssen, uns dort gemeinsam mit Gottes Absichten verbünden, miteinander verbünden und auch mit der Region verbünden. Das entsteht auch bei uns in unserer Region, da sind wir ganz persönlich mit hineingenommen und wir finden das enorm spannend, weil wir spüren, was Gott eigentlich vorhat, ist, dass diese Art von Prozessen der Verbindung mit Gottes Absichten und mit einer Region bedeutet, dass eine Art regionale Antiochias entsteht. Das kennt ihr, das Bild aus Apostelgeschichte 11 und anderen, wo sozusagen Christen aus einer gesamten Region die Identität gewinnen, die sie in Jesus haben und in ihrer Region. Und wir spüren, dass das an ganz verschiedenen Orten so läuft, in verschiedenen Orten dieser Welt. Vielleicht will ich ganz kurz zeigen, das läuft normalerweise so, dass es erst zu einer Phase, ehrlich gesagt, der Buße und der Reinigung kommt. Als wir gebetet haben für unsere Region, hat Gott gesagt, die Sünde eurer Region schreit viel lauter zu mir als eure Rufe um Erweckung. Könnt ihr euch eins machen? Könnt ihr den Dreck vor mich bringen? Könnt ihr in den Riss treten? Könnt ihr, wie ihr es aus anderen Regionen auch der Welt kennt, euch eins machen, auch mit der notholenden Geschichte, eurer Region? Und sozusagen den Dreck vor mich bringen. Und das hat angefangen. Da haben wir verschiedenste Dinge gemacht. Das ist mehr eine Haltung als eine Aktion. Und das führt zu einer Gebetszeit, wo es im Wesentlichen um Aufräumarbeiten geht. Ich spüre, dass Dinge, die in der Regel eine Region verseuchen, geistlich gesprochen, fast immer diese vier Dinge sind. Erstens, es geht um Götzendienst. Götzendienst, wo etwas anderes als Gott im Zentrum steht. Das kann in unserer wunderschönen Region sogar die Landschaft selbst sein. Zweitens, es ist normalerweise, hat es zu tun mit gebrochenen Bünden, mit Bundschlüssen, die nicht gehalten worden sind. Auch freimaurerische Bünde gehören damit dazu, die falsche Bünde sind. Drittens, es geht in der Regel um Blutschuld. Das heißt, unschuldig vergossenes Blut schreit bis heute noch zu Gott. Wie damals bei Kain und Abel schreit es auch heute. Es ist besonders der Mord von Brüdern. Es ist das Blut von Kindern, die unschuldig sterben müssen. Es ist das Blut von Märtyrern und es ist das Blut von Juden, das in ganz besonderer Art und Weise Gott auf dem Herzen liegt. Und es ist wichtig, dass wir das vorhin bringen. Und das vierte ist sexuelle Unmoral. Dieser ganze Bereich der sexuellen Unreinheit ist aus unserer Perspektive eine enorme Verschmutzung der Region, bis hinein in die Herzen und Gedanken der Menschen. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland eine Art Weltmeister mit dieser ganzen Unreinheit. Wo immer ich außerhalb Europas eigentlich bin, spüre ich immer, dass ich mich als Deutscher oftmals erst entschuldigen muss bei den geistlichen Leitern anderer Nationen dafür, dass wir unser eigenes Volk nicht zu Jüngern gemacht haben und sie jetzt mit ihrer sehr schamlosen Art, ich denke oftmals an die Touristen, aber nicht nur an die, dort in ihren Ländern einen schlechten Einfluss ausüben. Und wir spürten, dass zuerst so eine Art Reinigung kommt und dass zweitens in aller Regel es wieder auch zu einer, die Bibel nennt es, dass es zu einer Aktion kommt, die den Starken bindet. Diese Art der geistlichen Kampfführung, die nur in Konferenzen geschieht und in Liedern und in symbolischen Akten, halte ich für nicht ausreichend. Es geht vielfach mehr darum, dass wir mit einer Mentalität, mit einer bußfertigen Mentalität an unsere Region gehen. Und zweitens, dass wir aus dem gemeinsamen Miteinander, wo wir uns zueinander hinkehren und miteinander verbünden, dass dort auch Gott oftmals in einer neuen Vollmacht uns in die Lage versetzt, auch geistlich das zu tun, was die Bibel den starken Binden nennt. Freunde aus Indien sagen, das ist die klassische Form, wie wir Gemeinden gründen. Es hat fast immer etwas mit Exorzismus, mit Heilung und Prophetischem zu tun. Dadurch entstehen neue Gemeinden, weil dadurch die geistlichen Wurzeln abgeschnitten werden, mit denen wir zu tun haben. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Und dann drittens spüren wir, dass dann auch eine gemeinsame Erntestrategie entsteht. So etwas wie eine gemeinsame missionarische Koalition derer, die in einer Region sind. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, wen das interessiert. Der kann vielleicht in einer Woche auf diese Website gehen, reinprojekt.net, und sich das dort näher anschauen. Das Zweite, was wir spüren, was immer stärker kommt, ist dasselbe, was der Pastor gehört hat aus Taipei, den ich schon heute Morgen erwähnt habe. Dass jawohl, eine größere Erntezeit auf uns zukommt und auch eine größere Verfolgungszeit und die Gemeinde wie auf beides nicht vorbereitet ist. Und das bedeutet, dass wir sie vorbereiten müssen. Eine der Ansätze, die wir dazu entwickelt haben, ist das, was wir Lukas 10 nennen. Lukas 10 ist ein Trainingskonzept, ein Ausbildungskonzept in 10 Wochen für Hauskirchengründer. Lukas 10 ist ein faszinierendes Kapitel, weil hier Jesus zum ersten Mal andere Menschen als seine Apostel zusammensammelt, eben 72 andere, gesichtslose Leute, namenlose Leute, die er 2 und 2 losschickt, um sie auf die Suche zu schicken nach Häusern des Friedens, also Menschen, die bereit sind, auf die Botschaft des Friedens zu reagieren. Und dort tun sie diese 5 Dinge, essen, trinken, heilen, Fragen beantworten und bleiben. Also mit anderen Worten, es müssen Leute sein, die fragen können, habt ihr bei euch ein Sofa? Schön, dann wir ziehen ein. Diese Art Dienst müssen wir wieder neu lernen. Und Lukas 10 ist so ein Konzept, wo man an 10 Halbwochenenden lernt, die wichtigsten Erfahrungen von der Pike an, würde ich sagen, von der Tiefe der ursprünglichen Bekehrung an bis hin zu einer Fähigkeit, neue Gemeinden zu gründen. Unsere Beobachtung ist, dass diese Dinge eigentlich nicht sehr kompliziert sind. Und dass es vor allem in der deutschsprachigen Welt nicht so sehr darum geht, noch mehr Lehre zu bringen, sondern oftmals ist es viel wichtiger, Gott zu sagen, Herr, nimm das weg, was mich so geprägt hat, dass ich mir dort fast selbst im Weg stehe. Ich nenne das Prinzip des Radierers, dass manchmal ein geistlicher Radierer wichtiger ist als noch mehr Lehre. Lukas 10, wenn das interessiert, es gibt hier vorne eine Broschüre dazu oder ihr könnt es auf dem Internet unter lukas10.ch euch ein bisschen anschauen. Wir haben auch vor, das auf Video zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich nach den Sommerferien. Wen das interessiert, der kann uns ansprechen oder anschreiben, sodass ihr das in euren Hauskreisen oder Hauskirchen oder Zellen oder Gemeinden oder eurer Region selber machen könnt. Das ist dann ähnlich wie beim Alpha-Kurs, ist das eben eine Ausbildungskonzeption. Dann spüren wir, dass immer stärker Gott betont, dass die Gemeinde einer Region aus seiner Perspektive eine Gemeinde ist. Das heißt, der Denominationalismus wird immer stärker erkannt, nicht nur als Chance, sondern auch als etwas, was den weiteren Prozessen wie im Wege steht. Freunde von mir aus Holland haben gerade eine Studie veröffentlicht, die ich im letzten Freitagsfax auch in Auszügen gebracht habe. dass sie gesagt haben, an vielen Orten der Welt und in dieser Studie in Holland finden Pastorentreffen statt, geistliche Leiter treffen statt, Menschen reden miteinander, beten miteinander, haben gemeinsame Aktionen, aber eigentlich bewegt sich nichts. Die eigene Gemeinde scheint sich nicht zu verändern, die andere nicht und schon gar nicht die da draußen. Aber alle tun so, als sei alles in bester Ordnung. Wo stehen wir da eigentlich an? Und da spüren wir, dass Gott eigentlich möchte, dass wir bestimmte weitere Schritte gehen in Richtung auf das zu, was sich die Stadtkirche nennen, die City Church, die Gemeinschaft der Gläubigen aus einer ganzen Region, die auch lernen, gemeinsam regionale Gottesdienste mit Strahlkraft durchzuführen, wo die Hauskirchen sozusagen aus ihren Häusern kommen und sich in dem versammeln, was so eine moderne Version ist von Salomos Halle in Apostelgeschichte 2, also in einer großen öffentlichen Art. Und da kommen Tausende in der Regel zusammen, die dann auch gemeinsam eine Strahlkraft entwickeln. Und damit meine ich nicht nur, dass eine große Gemeinde noch größer wird, sondern dass Christen lernen, in einer Einheit vor Gott in ihrer Region aufzustehen und gemeinsame Gottesdienste durchzuführen, was natürlich viel mehr ist als nur ein Gottesdienst. Das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, der entsteht durch Leute, die bereit sind, auch Verantwortung für ihre Region gemeinsam zu übernehmen. Und das sind meistens Menschen, die ich manchmal charakterisiere mit diesem Ausdruck fünffältiger Dienst, Epheser 4, Vers 11 folgende, wo Menschen sind, die Gott beruft, über ihre Lokalgemeinde hinaus einen regionalen Dienst zu tun. Ob wir jetzt Lehrer sind, apostolisch sind, prophetisch sind, Evangelisten sind, Hirten sind oder auch Diakone, die dort wichtig sind, die das also helfen zu organisieren, dass wir lernen, dass wir nicht nur Einzelgemeinden zur Verfügung stehen, sondern einer ganzen Region, einer ganzen Stadt. Und das ist so etwas wie ein Pool, der entsteht, wo aus einem Pool heraus auch den Hauskirchen und den neuen Bewegungen in der Region gedient wird. In Indien läuft das beispielsweise so, dass sich in bestimmten Regionen und Distrikten solche Pools bilden, wo Menschen zusammenkommen, die sagen, ich bin bereit, mein Talent für diese Region einzusetzen. Und nein, ich muss nicht immer bei den Methodisten sein. Ich bin letztendlich kein Methodist mehr. Sondern ich spüre, dass es viel wichtiger ist, wohin ich gehe, als woher ich komme. Diese Mentalität setzt sich einfach immer stärker durch. Und wer von euch über 30 ist und sagt, das ist aber schwierig zu verstehen, fragt mal jemand, der unter 30 ist. Für die ist es nicht wichtig, aus welcher Schublade du gerade kommst. Für die ist es wichtig, welchem Herrn du dienst und aus welcher Ecke du kommst. Das wird immer wesentlicher. Und die bilden dann dort so etwas wie eine Art gelbe Seiten für die Region, wo also die Handwerker, wenn ihr so wollt, aus der Region sich miteinander verbünden und sich der Region zur Verfügung stellen, die dann meistens auch eine Art Organisationszentrale haben, wo man sagt, wir hätten gerne mal jemand, der uns wieder beibringt, wie man Gottes Stimme hört. Habt ihr nicht einen Propheten für uns oder einen Evangelisten, der uns wieder nach außen hin bekehrt? Wir sind zu sehr im eigenen Saft. Wir brauchen mal jemand, der uns wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Schickt uns mal jemand oder eine, noch schlimmer. Weil oftmals ist es gerade so, dass dort Frauen evangelistisch und prophetisch einen wunderbaren Dienst haben. Wer mich kennt und das bisschen verfolgt, was ich so tue, der weiß ja, dass ich fasziniert bin von der Rolle der Frauen in der Hauskirchenbewegung derzeit in den letzten 20 Jahren. 70-80% aller neuen Hauskirchen werden bis heute von Frauen gegründet, während die Männer immer noch auf das neueste Seminar oder Buch warten, das ihnen hilft, keine Fehler zu machen. Die Frauen gehen dann schon los und machen das. Und hier gibt es verschiedene Modelle. Ich will da vielleicht nur ein einziges erwähnen. Es ist zum Beispiel die Möglichkeit da, dass ihr sagt, welche Hauskirchen oder hauskirchliche Entwicklungen gibt es denn in unserer Region? Sagen wir in der Distanz von einer Stunde von Rheinheim oder wo immer wir sind. Und dass wir sagen, macht doch eine Liste, tragt euch auf eine Liste ein von Hauskirchen oder hauskirchlichen Entwicklungen, die gerne solche Dienste empfangen von außen. Und dann macht eine zweite Liste von Menschen, von denen ihr wisst, die wollen nicht jetzt Leute auf ihre Seite ziehen, sondern die ernsthaft einer Region auch mit ihrer Gabe dienen möchten. Und dann braucht es eine Art Koordination, dass diese Menschen dann diesen Hauskirchen zur Verfügung gestellt werden. Und es ist durchaus denkbar, dass dann eine solche Person einen Tag oder auch zwei oder auch weniger mit den Hauskirchen aus den Regionen verbringt oder durchaus mal auch in eine einzelne Hauskirche geht, um dort zur Verfügung zu stehen. Ich war jetzt gerade auf einer Tagung mit Tagungshäusern, die christliche Drogenrehabilitation machen. Und das ist, wenn man das aus der finanziellen Perspektive sieht, ein sehr kostspieliges Geschäft, auch für den Staat. Ich glaube, ein einziger Drogenreha-Platz kostet den Staat so etwa ungefähr 100.000 Euro pro Jahr. Mit all den Therapien und den Beschaffungskriminalitäten und. Und da haben wir gesagt, warum entdecken auch nicht einige Hauskirchen, dass sie wie eine geistliche Großfamilie wirken und in einer gesunden geistlichen Großfamilie, mal ehrlich, da ist immer Platz für einen mehr. Und ja, da ist auch Platz mal für ein schwarzes Schaf. Das ist das Schöne bei der Familie. Da muss nicht immer jeder auf Fuge und ganz ordentlich sein, sondern da ist auch mal Platz für die Komischen. Das ist so, das ist wichtig. Die gibt es ja auch. Und die müssen irgendwo Platz finden, die müssen ein Obdach finden. Und wie wäre es, wenn die verschiedenen Hauskirchen sagen, wir nehmen auch so eine Person. Davon gibt es ja genügend. Leute, die nicht mehr wissen, wer ihr Vater und ihre Mutter ist, die aus den Drogen kommen, die vergewaltigt worden sind, die weiß, was ich durchgemacht haben. Die brauchen ja einen Ort und die wollen wir nicht auf ewig in die Kliniken stecken. Sondern die müssen letztendlich einen Familienanschluss finden. Dort, wo sie im gesunden Sinn resozialisiert werden, wo ihnen eine Brücke gebildet wird. Und diese Art von Hauskirchen könnten dann eine professionelle Betreuung gewinnen durch Leute, die auch wissen, wie man mit solchen Menschen umgeht. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Dinge. Vielleicht sage ich noch ein letztes. Ich spüre das, und damit habe ich auch heute Morgen angefangen, vielleicht höre ich deswegen auch heute Abend damit auf. Ich spüre, dass wir in der deutschsprachigen Welt ein Christentum geworden sind, das sehr viel auf Worte gibt. Noch mehr Worte, noch mehr Seminare, und ich trage ja auch kräftig dazu bei. Aber ich spüre, dass darunter es eigentlich darum geht, selber Hand anzulegen an die eigentlichen Dinge. Ich spüre, dass es auch um Werkzeuge geht, die Gott uns wieder in die Hand gibt. Ich finde das spannend, wie Menschen wieder neu lernen, die Bibel mit Begeisterung zu essen und zu leben. Ganz simple Zugänge zur Bibel wieder neu zu entdecken. Eine Art, mit biblischen Texten umzugehen, sodass man wirklich sagt, wenn du eine Frage hast, lern doch neu die Bibel zu fragen und geh nicht immer zum Spezialisten und lies die Kommentare, sondern lerne selber, wie das geht. Oder das Prophetische. Ein Freund von mir, der Chris Daser, aber auch andere, bieten prophetische Schulen an. Das heißt, dort, wo Menschen zu prophetischen Jüngern gemacht werden sollen und gementort werden, wo sie eingeführt werden in einen prophetischen Lebensstil und lernen, auf eine neue Weise Gottes Stimme zu hören. Ich denke, es gibt vielleicht auch einige hier, die das schon mal so erlebt haben. Und in der Rheinregion, wo ich wohne, dort bieten wir das an, dass Leute über ein oder zwei Jahre einen solchen Prozess erleben, wo sie hingeführt werden zu einem prophetischen Lebensstil, wo sie das mal tun dürfen. Und wer daran Interesse hat, der könnte vielleicht entweder mich oder Oliver oder Sabine Schippers ansprechen. Es gibt auch in Deutschland immer wieder solche Angebote. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass wir auch neu wieder lernen, mit den Dingen wie innere Heilung und Befreiung auf eine nüchterne, ruhige und effiziente Art umzugehen und vor allem eine biblische Art. Ich selber habe nicht nur in Deutschland, aber auch in aller Welt immer wieder erlebt, dass Menschen an diesen Punkten oftmals auch durch die Form, wie diese Dienste durchgeführt werden, abgeschreckt werden. Und dass es wichtig ist, dass wir wieder in den Häusern, dort zu Hause, in den Wohnzimmern, mit Kaffee und Kuchen lernen, Menschen zu helfen und ihnen befreite Befreier zu werden. Es ist erheblich, wie groß das Ausmaß der Dämonisierung in unserer heutigen jungen Generation ist, aber auch in der Geschäftswelt, auch unter denjenigen, die mit Macht umgehen und die natürlich mit dem Okkultismus etwas zu tun haben und was die derzeitigen Wellen auch immer sein möchten. Die brauchen mehr als Bücher und Seminare. Die brauchen auch vollmächtige Christen, die zu ihnen sprechen können, im Namen Jesu sei frei. Und die, um nochmal daran zu erinnern, die auch nicht nur mit dem dämonischen Element umgehen können, sondern auch mit dem Dreck. Warum das dort ist. Und das ist etwas sehr, sehr Wesentliches. Wir selber haben in unserer Region demnächst ein Seminar dazu, wo wir Leute ganz bewusst ausbilden wollen, diesen Bereich des Exorzismus im Zusammenhang mit dem Gründen neuer Hauskirchen zu erlernen und das ganz bewusst so umzusetzen, dass auch in den Häusern das wieder geschehen kann. Ich habe jetzt mal dazu genug gesagt, denke ich. Es gibt hier vorne noch einiges an Material. Wen das mit Lukas 10 interessiert oder mit der City Church, der kann sich hier bedienen. Viele haben mich gefragt nach G12. Das ist ein Zellkirchenmodell, da gibt es einen Artikel, den kann man hier auch einsehen. Aber vielleicht haben wir jetzt noch Zeit, bis um 18 Uhr nehme ich mal an, dass ihr vielleicht noch eine Frage auf dem Herzen habt. Was ganz Besonderes, was hier keiner angeschnitten hat. Und was wir vielleicht machen können, ob wir noch ein Mikrofon hier unten haben, dass ihr das dann nehmt und vielleicht diese Frage stellt, dann kann man das auch auf dem Video hören oder sehen und ich muss es dann nicht wiederholen. Würdet ihr euch einfach melden, wo ihr seid und einfach diese Fragen stellen. Und wenn ich sie nicht weiß, die Antwort, dann haben wir sicher jemand unter uns, der uns dazu was sagen kann. Ja, machen wir das noch so, dass wir 20 Minuten dazu verwenden. Und wer von euch hat die erste oder die zweite Frage, meldet euch einfach und hier vorne ist dann ein Mikrofon. Hinten rechts. oder Mitte rechts. Meine Frage ist, es gibt ja in den Hauskirchen dann sicherlich Kinder in verschiedenen Alter. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, und zwar mit den altersspezifischen Gruppen, also gerade in Bezug auf Gemeinschaft? Kinder brauchen ja eben diese Gemeinschaft auch, um auch dadurch, also nicht nur durch den Heiligen Geist, sein Gottes Wort und so weiter, sondern auch in der Gemeinschaft so einen Zusammenhalt zu finden und damit dann einfach auch für ihr weiteres Leben. So ist eine tragende Sache, haben wir jedenfalls in den Gemeinden erfahren. Okay. Die Frage kommt so oft, dass ich manchmal sage, wer stellt eigentlich die Frage, was machen wir Kinder mit den Erwachsenen? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass zwei Dinge passieren sollten. A, die Kinder sind für Hauskirchen so wichtig, wie sie für Familien sind. Und ich rate dazu, dass man Hauskirchen nicht so sehr programmatisch und themenzentriert nur macht, sodass es nur noch nach Erwachsenen-Bibelstunden aussieht, wo die Kinder sich dann berechtigterweise langweilen. Sondern dass ihr die Kinder dabei habt im Sinn einer geistlichen Großfamilie. Wir beobachten, dass oftmals die Kinder hier das Tempo mitbestimmen. Also nicht im Sinn von rebellisch, sondern dass sie sagen, dort klinken wir uns ein und da schauen wir uns lieber ein Video an, dort spielen wir zusammen. Da muss etwas Kindgerechtes auch innerhalb der Hauskirchen stattfinden. Und das Zweite ist, dass ich sehr davon überzeugt bin, dass es richtig ist, dass verschiedene Hauskirchen, aber auch andere Gemeinden der Region durchaus zusammenarbeiten können, um ganz bewusste altersspezifische Dinge für Kinder anzubieten. Dass dann in der Regel die Begabtesten, die für Kinder Begabtesten der Region tun sollten. Kinderlager, Kinderfreizeiten, Einführungskurse in prophetisches Hören und Beten und Träumen für Kinder, was immer das dann sein kann. Aber da glaube ich, sollten wir auch auf regionaler Ebene miteinander arbeiten, denn sonst wird sehr viel Hausbackenes dort gemacht, im Sinn von Programmen. Das heißt also, jede Hauskirche, die ermutige ich sehr, den Kindern den Raum zu geben, den sie vor Gott haben. Und ich freue mich manchmal immer wieder auch über die Kinder, gerade wenn sie stören. Weil, ich meine jetzt nicht nur rebellisch, sondern sie halten uns damit auch manchmal auch vor diesen endlosen, erwachsenen Dingen ab, testen unsere Geduld, geben uns die Möglichkeiten, auf eine ganz neue Art und Weise Zugang zueinander zu finden, brechen das Eis. Viele Kinder sind ein ganz wesentlicher Aspekt der Hauskirchen. Ich sehe es auch sehr faszinierend an, wie Kinder selber auch von Gottes Geist benutzt werden in unseren Tagen. Ob es nun im Gebet für Kranke ist, im Prophetischen, im Singen oder darin, dass sie einfach die richtige Frage zur vermeintlich falschen Zeit stellen. Also, dass man sie wirklich auf diese Art und Weise ruhig integriert. Und es geht umso besser, je weniger trefforientiert, je weniger meetingorientiert eine Hauskirche ist. Das heißt, je mehr Zeit man hat, desto besser lassen sich Kinder integrieren. Ich ermutige dann oftmals, dass man sagt, als Hauskirche treffen wir uns am Samstag oder am Sonntag. Was heißen mag, wir treffen uns um 10 zum Brunch und das geht dann bis abends um 9.30 Uhr und jeder macht einen Mittagsschlaf dazwischen, wenn er will, oder lädt noch einen Nachbarn ein, geht essen zusammen, geht spazieren, beten, lachen, weinen, essen, alles zusammen über eine lange Strecke. Und da fühlen sich Kinder wohl. Für die Kinder ist das eine gesunde Sache. Sie fühlen sich zu Hause, wissen aber, dass sie immer wieder etwas Eigenes auch tun können. Und ich halte es auch für durchaus richtig, dass man ihnen auch eine spezielle Geschichte erzählt in dieser Zeit, wenn einer das kann. Auch manchmal eine gute Nachtgeschichte, wenn man in der Nähe voneinander wohnt. Das ist durchaus denkbar. Muss ja nicht zur Regel werden. Und dass man zweitens auf dieser Ebene der Region immer wieder etwas auch für Kinder altersspezifisch anbietet. So etwa von 7 bis 11, von 12 bis 18 oder 15, je nachdem. Es gibt ja ganz gute Modelle. Aber da rate ich eben sehr dazu, es gibt Leute, die besonders begabt sind, mit Kindern zu arbeiten, die für die Regionen genau für diesen Dienst auch ermutigt werden sollten. Ja, eine zweite Frage. Wo war die Hand? Hat noch jemand was auf dem Herzen? Die Gruppengröße, wenn es dann irgendwann größer wird, die ganze Hauskirche, so über 12, ne, Pi mal Daumen, ja, wie macht ihr das dann, wie geht es dann weiter? Anbauen, ja, also das ist eine gute Frage, denn normalerweise ist das oft der Knackpunkt, wo eine Hauskirche sich verwandelt in eine traditionelle Kirche, wo meistens dann das Organische wie aufhört und das Organisieren anfängt. Man merkt das spätestens dann, wenn man einen Overhead-Projektor anschafft oder Parkplätze beschaffen muss oder Liederbücher anschafft. Nichts gegen Liederbücher, aber es ist oft so, dass das Schöne bei den Hauskirchen ihre Spontanität, ihr organisches Miteinander ist. Und mein Rat ist eigentlich immer, dass man so ab 12, 13, 14, höchstens 15 Leuten, und das ist kulturell übrigens unabhängig. Zum Beispiel in Ostasien fühlt man sich schneller überfordert mit einer Anzahl von mehr als 8 oder 9 Personen im selben Raum. Während in Italien ja 30, das ist ein halbleerer Raum. Wo also es kulturell unterschiedlich ist, wo man sich wohl fühlt. Ich denke, in Deutschland ist das irgendwo so zwischen 9 und 13. Das ist ganz unterschiedlich. Da bin ich in keinster Weise religiös. Der Punkt ist, wenn man meint, man bräuchte einen, wie sagt man, einen Master of Ceremony, eine Liturgie, einen Ablauf, ich würde sagen, dann ist man schon zu groß. Es muss noch spontan formbar sein. Und was man dann eigentlich macht, sind verschiedene Dinge. Mein Rat ist immer, multipliziert euch. Also multiplizieren heißt, teilen wir das Ding 13 durch 3 oder durch 2 und ihr macht dort weiter, ihr macht dort weiter, ihr macht dort weiter. Hauskirchen sind meines Erachtens nicht geplant von Gott her, dass eine Jugendgruppe sich findet und dann genüsslich miteinander über die nächsten 30 Jahre alt wird. Dass man auf ewig, ja, eine segnende Herrgruppe bleibt und immer nach innen fokussiert wird. Sondern, dass man lernt, missionarisch nach außen denken, sich zu multiplizieren. Ich halte es für ganz sinnvoll, dass man auch daran denkt, dass es richtig sinnvoll ist und auch gesund, dass Hauskirchen sich innerhalb von 1 oder spätestens 2 Jahren teilen, multiplizieren. Und dass man von Anfang an schon sagt, wer kann die nächste übernehmen? Und nicht nur die reifsten Leute sind hier gefragt, sondern auch diejenigen, die sagen, wenn sich neue Leute in unserem Umfeld bekehren, wer wird ihnen geistliche Eltern sein? Denn dadurch entstehen neue Hauskirchen eigentlich am gesündesten. Dass man gemeinsam mit Menschen, die neu zum Glauben kommen, einen Weg geht. Ich erlebe das immer, immer wieder, deswegen sage ich es auch nochmal. Und es gibt die Möglichkeit, also die Multiplikationen von Hauskirchen finden auf ganz unterschiedliche Arten statt. Ich habe dazu in meinem Buch ausführlich die verschiedensten Modelle vorgestellt und es gibt bestimmt noch solche, von denen ich keine Ahnung habe und die trotzdem funktionieren. Also da ist Gott sehr, sehr kreativ. Aber ich würde eben sagen, wer länger als 2 Jahre und auch mit einer Gruppengröße von mehr wie 15 zusammen ist, ich würde also sehr raten, dort nicht stehen zu bleiben. Denn die Anzahl der Gruppen, die genau dort einfach weitergemacht haben, aus Sympathie, aus Tradition, ach jetzt haben wir uns endlich lieb gewonnen, ehe man sich's versieht, sind 10 Jahre vergangen. Und dann sieht man immer noch dieselben Gesichter. Dann fragt man sich, was ist eigentlich passiert? Und da ist es manchmal eben gerade auch der Dienst von außen. Strategische Dienste, apostolische Dienste, evangelistische Dienste, die sagen, hallo, ihr seid überreif. Ja, ihr seid schon jenseits des Verfalldatums. Seid so lieb und löst euch auf, macht mal Pause und fangt auf eine neue Art und Weise an. Dort gibt es verschiedene Elemente. Mein Freund Ortwin Schweizer, der lange Zeit in der evangelischen Landeskirche die Hauskreisarbeit dort in seinem Referat gemacht hat, in Stuttgart, der sagte mir, wenn ein Hauskreis, das war ja so in den Anfängen der 70er Jahre, so die Hauskreiszeit, wenn ein Hauskreis sich nach einem Jahr nicht fruchtbar zeigt, indem neue Leute dazugewonnen werden, sagt die Statistik, dass normalerweise in den nächsten 10 Jahren auch nichts Wirkliches geschieht. Und das Gnädigste, was man da eigentlich machen kann, ist das Ding frühzeitig zumachen, damit man nicht 10 Leute sozusagen in eine Pattsituation schickt. Und das ist auch ein Stück weit der Vorteil, wenn man so mit einem fünffältigen Dienst in der Region zusammenarbeitet, dass man nicht einfach sozusagen blind in eine Richtung trottet und plötzlich ist es zu spät. Ich werde nie vergessen, ich war in irgendeiner Lukas 10 Schulung, da kommt ein Ehepaar, das erzählt mir ihre Geschichte und die sagen, wir sind katholisch. Und plötzlich hat mein Mann eine Vision, dass unser Zimmer voll ist mit Leuten, die essen, beten, Bibel lesen. Was ist das denn? Ganz unkatholisch. Das haben wir dann gemacht und innerhalb von ganz kurzer Zeit passierte das so. Wir waren 20, 25, dann 30 Leute, die sich neu bekehrt haben, die zu Jesus gefunden haben. Und dann hatten wir die Frage, jetzt ist das Wohnzimmer wirklich zu klein, was machen wir? Und wir fragten um Rat. Und dann bekamen wir 3 Ratschläge. Erstens, baut an, also sucht euch einen Saal oder irgendeinen Versammlungsraum, wo ihr Platz habt zum Wachsen. Zweitens, holt euch einen Pastor, der euch ein anständiger Pastor ist und euch Predigten hält, euch besucht und so weiter. Drittens, schließt euch einer Denomination an, sodass ihr unter einem Dach und Fach seid. Diese 3 Ratschläge haben sie befolgt. Und sie sagten mir dann, in den nächsten 20 Jahren ist die Gemeinde weiter gewachsen. Von 30 auf 31. Aber ihre Vision ist wie gestorben. Und sie gingen jahrelang durch Wüstenerfahrungen hindurch. Und plötzlich irgendwie kamen sie in Kontakt mit der neueren Hauskirchenbewegung, das war in der Schweiz damals, und sie sagten, Mensch, vielleicht haben wir uns ja doch nicht geirrt. Und fingen nochmal von vorne an. Und in ganz kurzer Zeit war ihr Haus wieder voll mit Neubekehrten. Also dort war es wie wichtig, dass sie jemanden gehabt hätten, der sagt, diese drei Ratschläge sind vielleicht nicht die besten Ratschläge. Aber wie viele Gruppen treffe ich, denen genau diese Ratschläge gegeben worden sind und es dann probiert haben und nach 5 Jahren oder 10 Jahren wie auf der Stelle treten. Lernt auch ruhig mal von den Fehlern von anderen. Ihr müsst nicht jeden Fehler auch selbst nochmal machen. Aber wer ihn gemacht hat, der wird mit besonderem Schmerz und vielleicht auch mit besonderer Barmherzigkeit auch anderen Leuten helfen können, die in genau diesen Situationen sind. Und das ist auch wiederum der Vorteil dieses fünffälligen Dienstes, des Zusammenarbeitens in Dienstnetzwerken über die verschiedenen Regionen, weil man oftmals auch einen gewissen Tunnelblick hat. Nur wir sind wichtig. Es ist wichtig, dass man die Nähe und den Kontakt mit dem Rest des Leibes Christi in der Region sucht. Das hilft auch oftmals, sowas zu verhindern. Ja, noch vielleicht weitere Sachen? Ja, dort eine Frage und dort. Ja, also helfen können. Das waren die letzten Worte, die wir gehört haben. Geht das? Ach so. Helfen, Barmherzigkeit, das waren die beiden Stichworte, die mich jetzt besonders berühren. Wir sprechen in unserer Gemeinde und überhaupt im Gemeindealltag bisher von einer sogenannten diakonischen Aufgabe oder von einem diakonischen Aspekt. Ich darf einmal die Botschaft des Neuen Testaments kurz reduzieren auf ein Wort des Petrus, wo er sagt, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über die ergehen oder denjenigen ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Das ist doch wohl die Hauptaufgabe erkannt werden, vom einzelnen Gläubigen sowohl wie von der kleinsten oder größeren Gruppe. Nicht? Und da müssen wir doch darauf achten, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und das wird auch die allermeiste Wirkung haben nach außen. Nicht? Wenn wir uns kümmern um Alte und Kranke. Nicht? Das Wort Exorzismus ist schon wiederholt gefallen. Wir finden den Begriff so nicht im Neuen Testament, aber dafür wird umso stärker betont, wie sehr wir allesamt gefährdet sind in unserem Glaubenslauf und Glaubensleben. Gefährdet von innen und außen, nicht? Wir wissen das, von unserem Fleisch und Blut her und von satanischen Einwirkungen her. Ist es ja nun so, dass das eine hochheilige Sache ist. Nicht? Ich meine, die ganze Gemeinde ist das, ganz klar. Aber wenn wir uns dieser Aufgabe oder dieser Not, besser gesagt, zuwenden sollen und wollen, dann erheischt das ja auch wieder einmal mehr eine ganz große innige Verbindung, die jeder Einzelne von uns haben muss mit dem Auferstandenen, mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Gut, vielen Dank, wir haben das gehört. Ja, gut. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es ist so, dass gelebte Liebe natürlich aus diesem inneren Bewegtsein für den anderen kommen muss und dass das natürlich zu Taten führt. Das ist völlig unbesprochen. Ob das die Hauptsache ist, das überlasse ich Gott, weil es geht darum, nicht nur, ich beobachte eben sehr viele Kirchen und Werke, die haben sich das zur Hauptsache gemacht, aber es kam dann oft zu einem Abkoppeln der sogenannten diakonisch arbeitenden Gruppen oder der karitativen Gruppen bis heute. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich bin in einer Reihe von diakonischen Anstalten und karitativen Bewegungen, die wie den Anschluss verloren haben mit dem Missionarischen. Und wenn das geschieht, wenn also das Missionarische und Diakonische nicht gemeinsam handelt, wie etwa in Apostelgeschichte 6, dann erleben wir eine Vereinzelung. Dann erleben wir Nonnen und Schwestern, die sich fragen, wo kommt der Nachwuchs her? Und wir erleben missionarische Menschen, die nur sozusagen auf das Seelengewinnen aus sind und die ganze Bandbreite nicht mehr sehen. Deswegen ist es wichtig, diese Dinge zusammengefügt als Aufgabe der einzelnen Hauskirche, aber auch der Kirchen und Gemeinden in der ganzen Region zu sehen. Dem kann ich also ganz zustimmen. Dort war noch eine Frage. Oder da. Ja, machst du Hamburg zuerst und dann hier. Meine Frage lautet, kannst du mal von deiner Beobachtung berichten, inwieweit bei Hauskirchen sich auch ganz schnell Sonderlehren breit gemacht haben und wie ihr mit dem fünffältigen Dienst hier eigentlich auch entgegenwirken konnten. Ob das wirklich eine sehr große Gefahr ist, dass sich Sonderlehren schnell breit machen und dass sich Kirchen sehr schnell verselbstständigen und auf ihren unguten Weg kommen. Und auch eventuell die Frage, ob nicht ein regelmäßiger Turnus, von einem Besuchsturnus sinnvoll wäre, wo eben auch jemand mal so als Art Supervision für die Gemeinde etwas leistet. Weil du hast vorhin gesagt, du hast von gelben Seiten gesprochen, wo sich jeder holt, was er braucht. Aber ob das dann wirklich gemacht wird, wie ist deine Erfahrung da damit? Ja, meine Erfahrung ist, dass es kein wasserdichtes System gibt, dass sozusagen die orthodoxe Lehre langfristig in einem geschlossenen System binden kann. Dort, wo das versucht wird, wird meistens aus Angst vorgegangen. Und Angst ist oft das Gegenteil von Glauben. Jesus sprach deutlich davon, dass beides geschehen wird, dass Irrlehrer kommen werden und dass beides gleichzeitig aufwachsen wird. Ich beobachte viele Christen, die ihren Großteil ihrer Energie auch stemmen gegen das Ausblenden von falscher Lehre. Und ich beobachte, dass das eine Aufgabe von manchen Leuten ist, eine apologetische Aufgabe, die ich sehr schätze. Ich beobachte aber, dass das Fördern des Richtigen oftmals eine viel zentralere Sache ist, die oftmals dadurch am Leben und auch in der Mitte der Schrift gehalten wird, indem man sich verpflichtet, füreinander und in der Region, wo man sich ja auch begegnet, durch die persönlichen intensiven Beziehungen, sich sozusagen bei der Stange zu halten und sich gegenseitig zu beobachten. Dass man dort auf der Basis der Bibel und einander verpflichtet in einem missionarischen Auftrag bleibt. Und ich beobachte eigentlich in den letzten 15 Jahren der Hauskirchenbewegung, die ich so übersehen kann, dass es dort, wenn so gearbeitet wird, relativ wenig Probleme mit Sonderlehren gibt. Es gibt dort viel Probleme, wo es keinerlei fünffältige Dienste gibt, wo wir unabhängige Hauskirchen haben, die sich auch manchmal aus versprengten Rebellen oder verletzten Leuten zusammensetzen, die sich irgendwo in ihr Ghetto vergraben und die einfach mal auch sauer sind. Und die sind sehr anfällig für Flugsand, ja, und für verschiedene Lehren. Und meine Beobachtung ist, die Irrlehre können wir nicht wirklich aus der Welt schaffen. Aber wir können dafür sorgen, dass das Echte und das Wahre gefördert wird. Genauso wie das beim Falschgeld auch so ist. Wenn man sich da auskennt zum Schluss mit allen Variationen von Falschgeld, das ist eine Sache. Aber wir müssen das Echte kennen. Und da, glaube ich, ist nicht nur die Lehre selber, sondern das Leben, das sich hier auf der Ebene der Region verbündet und miteinander einen Weg geht, ein ganz wichtiges Korrektiv, das wir in der Vergangenheit oft nicht hatten. Da gab es nur Bücher und Vorträge, aber sehr wenig Verbündungen und das Leben miteinander teilen, das sehr stark als ein Korrektiv wirkt. Ich habe das immer wieder gesagt, ich stoße auf die verschiedensten Gruppen, die dann, wenn die dann auf mich zukommen und sagen, wir müssen dir noch unsere Sonderlehre vermitteln. Das kommt ja vor. Dann sage ich meistens immer, seid so lieb und lasst mich damit in Ruhe. Denn was mich eigentlich am meisten interessiert, ist nicht eure Sonderlehre. Muss man jetzt nach vorne umfallen, wenn der Heilige Geist auf uns kommt? Oder nach hinten umfallen? Darf man gar nicht umfallen? Ich sage, das ist mir alles ziemlich egal. Fallt doch um, wohin ihr wollt. Mich interessiert, was ihr macht, wenn ihr wieder aufsteht. Also mich interessiert euer Leben danach. Zeigt mir, wie ihr mit Geld, Sex und Macht umgeht. Wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr einander liebt. Und das ist für mich tatsächlich ein theologisches Korrektiv. Wer sich an Jesus bindet und wer sich mit anderen verbündet in der Region, in einer Offenheit und nicht sektiererischen Abgeschiedenheit, der offen bleibt für den Auftrag von Gott und für die Region, ich halte das für eines der besten Korrektive, theologisch gesehen, die es gibt. Und da braucht es immer noch auch Leute, die auch ganz besonders von Gott begabt sind, auch apologetisch zu arbeiten, sich mit den Zeitströmungen auseinanderzusetzen. Aber das sollte nicht angstbesetzt geschehen, sondern glaubensorientiert. Also mit anderen Worten hoffnungsorientiert. Viele Leute befürchten, der Islam übernimmt uns, die Endzeit kommt, alles wird schrecklich. Damit haben sie ja teilweise recht. Aber wer aus diesem Grund apologetisch arbeitet, der verteufelt zum Schluss alles. Ja? Ich kenne Leute, die einen schon in eine sektierische Ecke schütteln, nur wenn man mal mit einem Katholiken einen Kaffee getrunken hat. Also sorry, das geht zu weit. Da haben wir oftmals zugelassen, dass Angst Einlass findet. Und ich beobachte, dass die Ängstlichkeit etwas damit zu tun hat, dass auch irrlehrerischen Gruppierungen Tür und Tor geöffnet werden. Da will man sich eben dann binden. Es gibt theologisch gesehen wie nur zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die aus einer inneren Certitudo, sagt man, aus einer inneren Gewissheit heraus, mit Jesus gemeinsam im inneren Kämmerlein heraus arbeitet und wo die innere Sicherheit in der persönlichen Jesusbeziehung liegt. Es gibt eine zweite Gruppe, die nennt man Securitas orientiert, die nimmt ihre Sicherheit von äußeren Lehren, von Gurus, von Umständen her. Von außen nach innen leben die, statt von innen nach außen. Und diese zweite Gruppe, für die ist es unendlich wichtig, ob wir in den Fußnoten eins sind, ob wir in jedem Detail übereinstimmen. Und da spüre ich oftmals weitaus mehr Angst vor den möglichen unterschwelligen Strömungen, als ein glaubensvolles Vertrauen, dass Jesus die Kontrolle auch dann hat, wenn wir sie schon längst verloren haben. Und dass es dann natürlich auch immer noch zur Gemeindezucht kommt und zu einem Miteinander umgehen, des Ernstnehmens von Sünde und der biblischen Vorgehensweisen dort, halte ich für normal. Ist an. Okay. Wir stellen einfach fest, dass wir zum größten Teil ja alle aus einer kirchlichen Struktur kommen. Und diese kirchliche Struktur hat uns geprägt, dass es einen Klerus gibt und Laien gibt. Und dieses hat dazu geführt, dass es unter den Laien eine große Unsicherheit und Unmündigkeit gibt. Und diese Unmündigkeit, wie kann man die überwinden? Vor allen Dingen, du erwähnst immer wieder, und das finde ich den richtigen Weg, den fünffältigen Dienst aufzubauen. Aber gibt es dafür Modelle oder irgendetwas, wie man das noch besser fördern kann? Denn das kann man ja nicht irgendwo dem Zufall überlassen, sondern das muss wirklich geführt werden und auch zusammengeführt und zusammenkommen. Da muss ich mich jetzt kurz fassen, auch wegen der Zeit. Aber ich denke, dass es Menschen gibt in jeder Region, die genau das Anliegen auf ihrem Herzen haben. Also die Förderung und das Finden, Fördern und Freisetzen von Potenzialen im Leib Christi. Und ich beobachte, dass es darum geht, anderen immer wieder zu helfen, ihre Mission zu entdecken. Wozu hat dich Gott auf diese Welt geschickt? Zweitens, was ist dein Talent, deine geistliche und auch andere Begabung, die du mit dort hineinbringst? Und ich beobachte, dass drittens immer wieder Menschen in ihren Dienst hineinkommen, indem sie andere Menschen finden, mit denen sie zusammen in diese Dienste einsteigen können. Das heißt, sie brauchen andere, um in diese Dienste hineinzuwachsen und sind alleine sonst überfordert. Noch besonders an einem kirchlichen System, das Kleriker und Laien denkt. Und ich beobachte, dass das eine großartige Hilfe ist, sich einander zu helfen, indem man sich gegenseitig ermutigt und sagt, hier hast du einen großartigen Beitrag. Und wenn er noch so klein ist, und dass man das, dass man Potenziale beobachtet und sie fördert durch Seminare zum Thema Gaben. Wir tun das bei dieser Lukas 10 Konzeption sehr intensiv, dass wir Leuten helfen, sowohl ihre Mission zu finden, als auch ihre Talente. Mir hat das sehr geholfen, herauszufinden, was ich nicht gut kann. Und das geschah durch eine Verbindung mit Leuten, die gesagt haben, wir wollen uns gegenseitig ermutigen, indem wir uns auch ein Stück weit spiegeln und sagen, das wirkt so und das wirkt so. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ich glaube aber letztendlich, dass das Entscheidende ist, dass wir immer wieder erkennen, dass Gott ganz normale Menschen nimmt und sie auf seine Art und Weise benutzt. Ganz besonders, indem er sie durch seinen Heiligen Geist begabt und einsetzt. Dort sind die Gaben des Geistes, das Prophetische, das Exorzistische, das Barmherzige, das sind Wesenselemente. Und ich werde nie vergessen, wie diese eine Frau, sie kann weder lesen noch schreiben, geantwortet hat. Sie hat in Indien, seine Analphabetin, hat mehrere hundert Hauskirchen gegründet innerhalb von 3 oder 4 Jahren. Und dort war sie auf einer Pastorentagung zum ersten Mal und erzählt einem Pastor mit großer Freude, wie viel hundert Leute sie im letzten Jahr getauft hat. Und der Mann wendet sich an sie und sagt, weißt du eigentlich, liebe Schwester, dass die Bibel gar nicht kennt, dass Frauen andere Leute taufen? Und dann sagt sie zu ihm, ach Herr Pastor, das ist aber sehr interessant. Und er sagt dann zu ihr, zeig mir mal die Stelle, wo in der Bibel steht, dass Frauen andere Leute taufen dürfen. Und sie, nicht auf den Mund gefallen, sagt, mache ich gerne. Die Stelle zeige ich Ihnen sofort, nachdem Sie mir gezeigt haben, die Stelle, wo steht, dass nur Pastoren andere Menschen taufen dürfen. Und ich denke, dass das... Also ich kann es mir nicht verkneifen, noch eine Geschichte zu erzählen, da muss ich aber wirklich aufhören. Weil diese Story, die ich jetzt erzähle... Die hat mit dazu beigetragen, dass in einer ganzen größeren Denomination hier eine Art Bruch im positiven Sinn passierte. Dort war eine Familie, die immer wieder erzählt hat, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, von der Pike, dann braucht er eine radikale Bekehrung. Als zweites, er braucht möglichst bald eine Tauferfahrung, Taufe als bewusster Glaubensschritt Gott gegenüber. Und biblisch und neutestamentlich ist das in der Regel am selben Tag. Außer Paulus, Sonderfall, 3 Tage und der Mann am Kreuz, der sich nicht taufen lassen konnte, weil er eben an ein Kreuz genagelt war. Und wenn die Leute dann aus dem Wasser herauskommen, geschieht normalerweise drittens, sie werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie werden viertens integriert in eine neue Familie, in die Gemeinde. Das ist biblisch, Apostelgeschichte 2, 38 und folgende. Und das berichtete nun ein Mann und er sagt, das habe ich so oft gepredigt, dass wir eines Tages überrascht nach Hause kamen und unsere 2 jüngeren Töchter machten Krach im Badezimmer. Und wir hörten zu, wie die 7-Jährige der 3,5-Jährigen predigt und sagte, hast du gesündigt, hast du gestohlen, geklaut, schlimm, schlimm. Da solltest du dich zu Jesus kehren, in Vergebung bitten, wirst du das machen, sonst landest du, wo du nicht hin willst. Oh, wow, wow, sagt sie, hat Jesus angenommen und sagt, hast du Jesus jetzt wirklich angenommen? Ich denke, ja. Also pass auf, dann musst du dich taufen, das ist ja klar. Wasser in die Badewanne. Und haben das volllaufen lassen. Und ich hat sie die dann getauft in diesem Wasser. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und wer war da noch? Des Heiligen Geistes. Und die Eltern standen draußen und haben das beobachtet. Und dann kamen sie wieder vor. Und dann, jetzt musst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das geht, glaube ich, so. Und da konnten die Eltern das nicht mehr zurückhalten. Ich fragte dann in dieser Konferenz, was denkt ihr? War die Bekehrung, also dieses Kindes, eine echte Hinkehr zu Gott? Hat Gott das, kann ein 3,5-jähriges Kind, das in seinem Gewissen getroffen ist, eine solche Entscheidung für Jesus treffen? Ja oder nein? Was meint ihr? Ja. Das ist möglich. Zweitens, wenn eine 7-jährige Jüngerin, eine 3,5-jährige Jüngerin tauft, ob das wohl Gott annimmt? Ja oder nein? Und es war sehr interessant zu sehen, als dort die Hände hochgingen, und ein paar gingen nicht hoch, als dort die Hände hochgingen, da hörte man es in diesem Raum wie krachen. Weil es war eine Denomination, die genau an diesem Punkt anstand, weil sie sagten, wenn jetzt viele neue Leute zum Glauben kommen, dann wird diese Bewegung dadurch gehindert werden, dass die Kleriker einfach mit dem Taufen nicht mehr nachkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass der Taufauftrag, den Jesus uns allen als seinen Nachfolgern gegeben hat, nicht verklerikalisiert wird und ganz besonders auch in dieser Richtung gehandhabt werden kann. Da bin ich der Letzte, der sagt, das muss so laufen. Und ich beobachte einfach, wenn das Menschen erleben, dass Gott durch sie anderen dient und sie in ihrer Jüngerschaft weiterführt, ob Kinder oder älteren Leuten oder alles dazwischen, dann ist das eins der wesentlichsten Ermutigungen, die ein Mensch braucht und auch an andere weitergeben kann, um andere zu ermutigen, selber Erfahrungen zu machen. Und ich hoffe, dass wir das alle erleben. Ich denke, das ist vielleicht das letzte Wort, was ich sage, dass das stimmt, was viele auch prophetisch orientierte Menschen spüren, dass die Zukunft geprägt sein wird von Leitern ohne Gesicht, ohne Podien, ohne Namen, ohne Titel, die nicht Methoden in den Vordergrund stellen oder sich selbst, sondern die sagen, Jesus, das Lamm Gottes, das soll im Zentrum stehen. Und dass es eine Bewegung werden wird der Basis, dass es dieses Zwei-Klassen-System nicht für alle Ewigkeiten geben wird. Und dass es deswegen wichtig ist, dass Verbündungen stattfinden von allen Seiten, fünffällige Dienste, die sich nicht als bessere erste Klasse, Generäle verstehen, die wiederum die armen anderen, die nichts wissen, ausbilden, sondern dass sie mit ihnen gemeinsam in die Arbeit einsteigen, dass sie nahbar sind, dass sie ihre Titel vergessen, wenn sie aus der Tür gehen, dass sie ganz normale Brüder und Schwestern sind, mit denen man essen kann, beten kann, reden kann, weinen kann und dass das eigentlich das ist, was das Herz unseres Herrn höher schlagen lässt. Das würde auch mein Herz höher schlagen und ich glaube, das kommt. Ich glaube, da sind wir mittendrin. Und es ermutigt mich sehr, eine Geschichte nach der anderen zu hören, wie Gott vermeintlich namenlose Menschen benutzt, die meines Erachtens einen Namen im Himmel haben, wo wir mal erstaunt sein werden, an welcher Stelle diese Analphabetinnen aus Indien, die jungen Mädchen und Teenager aus China, die neue Gemeinden gründen, einmal stehen werden. Und ich hoffe, dass wir mit ihnen nicht mithalten können aus Konkurrenzgründen, sondern dass wir einfach gute Dienerinnen und Diener unseres Herrn sind und uns gegenseitig anspornen und ermutigen, in guten Werken, wie wir es gehört haben. Gott segne euch.